Anlässlich des 68. Gründungstages der DVRK und des Tages von Songun gab es am 16. August in der russischen Stadt Nautica eine feierliche Stiftung der koreanischen Bücher. An der Veranstaltung nahmen die Persönlichkeiten des Internationalen Seeleute-Clubs und der städtischen Zentralen Bibliothek in Nautica, die Stadtbürger und die Mitarbeiter der Vertretung der DVRK teil. Übergeben wurden die unvergänglichen klassischen Werke der Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un sowie die Bücher über die Gesellschaft, Politik, Geschichte und Kultur der DVRK.